Bayern 2 bringt nun als Ursendung eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk das Hörspiel Der synthetische Seeler von Alfred Behrens. Der Autor hat seinem Hörspiel den Untertitel Eine Fußballshow gegeben. Wohl nur wenigen von uns wird es in den kommenden Wochen gelingen, vom Ereignis Fußball-Weltmeisterschaft völlig unberührt zu bleiben. Für manchen wird dieser Fußballrummel Anlass zu erheblichem Ärger sein. Für andere, Statistiker behaupten für die Mehrzahl von uns, bedeutet die Fußball-Weltmeisterschaft ein lang ersehntes Überangebot an Unterhaltung, Spannung und Entspannung. Das Hörspiel Der synthetische Seeler geht beide Gruppen an. Die Fußballbegeisterten sowie diejenigen, für die das gigantische Unterhaltungsgeschäft Fußball mit dem Begriff Sport schon längst nichts mehr zu tun hat. Man könnte Alfred Behrens neue Arbeit ein Science-Fiction-Hörspiel nennen. Aber eines, das sich nicht in selbstzweckhaften technologischen Utopien ergeht, sondern eines, das heutige Verhältnisse und Missstände in die Zukunft verlängert, um durchsichtiger und griffiger zu machen, was bereits heute erheblicher Kritik bedarf. Die Fußballshow Der synthetische Seeler ist der Beitrag eines Fußballbegeisterten, der in gewissen Entwicklungen des heutigen Profisports eine Gefährdung seiner Fußballbegeisterung sieht. Der Autor Alfred Behrens ist den Hörern des Bayerischen Rundfunks kein Unbekannter mehr. Vor knapp einem Jahr wurde sein Hörspiel Das große Identifikationsspiel vom Bayerischen Rundfunk urgesendet. Und vor wenigen Wochen wurde Alfred Behrens für diese Arbeit mit dem begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Auch sein Hörspiel Der synthetische Seeler hat der Autor in den Studios des Bayerischen Rundfunks selbst realisiert. Aufmerksame Hörer werden unter den Sprechern einige Stimmen wiedererkennen, die zum Phänomen Fußball eine besonders enge Beziehung haben. Der synthetische Seeler. Eine Fußballshow von Alfred Behrens. Hier ist das dritte deutsche Fernsehen mit der Dribbelshow. Guten Abend, meine Damen und Herren. Endlich ist sie wieder vorbei, die schreckliche, die fußballlose Zeit. Wir begrüßen alle Fans zum Start in die 11. Fernsehfußballsaison. 10 Jahre Fernsehliga liegen hinter uns. Ich glaube, da ist es angebracht, einmal einen kurzen Blick zurückzuwerfen. Auf den Tag genau heute, vor 10 Jahren begann, damals von vielen als Abenteuer apostrophiert, die Geschichte des modernen Showfußballs. An die Stelle der Bundesliga mit ihren traditionellen Live-Spielen trat die neue Fußballwirklichkeit Fernsehliga mit allem, was uns inzwischen so vertraut geworden ist, dass wir uns Fußball überhaupt nicht mehr anders vorstellen können. Erinnern wir uns, all das war vor 10 Jahren aufregend neu. Produktion der 16 Begegnungen der 32 Clubs der ersten und zweiten Fernsehliga in harter 35-Stunden-Woche in den zu modernen Studios ausgebauten Stadien. Ausstrahlung der Magnetbandaufzeichnungen, je 2 Spiele hintereinander, auf den insgesamt 4 Kanälen der öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF und der beiden privatwirtschaftlichen TV-Gesellschaften Drittes Deutsches Fernsehen und Viertes Deutsches Fernsehen am Freitagabend, Zweite Liga, bzw. Samstagnachmittag, Erste Liga. Allround-Professionalisierung und hochspezialisierte Arbeitsteilung. Teamwork von Regisseuren, Dramaturgen, Kameraleuten, Toningenieuren, Cutterinnen, Trainern und Spielern. Ergebnisabsprache und exakte dramaturgische Vorausplanung des Spielverlaufs durch die beiden produzierenden Teams. Ablösung der Fernsehkommentatoren durch vereinseigene Anreizer, die jede Show optimal verkaufen und den perfekten emotionellen Einstieg des TV-Publikums garantieren. Tabellenschreibung und Ermittlung des deutschen Meisters sowie der Auf- und Absteiger über die von Infratest abgerufenen Fernseh-Einschaltquoten. Verteilung der TV-Honorare an die beteiligten Clubs nach dem zwischen Deutschem Fußball- und Fernsehverbund ausgehandelten Honorarrahmen. Diese Spielregeln, heute nach 10 erfolgreichen Fernsehliga-Jahren natürlich nicht mehr neu, haben sich bewährt. Die TV-Liga ist immer aufregend geblieben. Ich möchte sogar behaupten, sie wird von Jahr zu Jahr aufregender. Wann hatten wir in der zweiten Fernsehliga zur Eröffnung je eine so attraktive Paarung wie heute mit dem Spiel HFC Powerplay Hamburg gegen Blau-Weiß-Motoren München? Bevor wir Ihnen diese große Show präsentieren, geben Ihnen meine Kollegen Hans-Joachim Rauschenbach und Günter Wölbert in einem kurzen Filmbericht einige Vorinformationen zu diesem Match. Hamburg. Unsere Kamera zeigt das Volksparkstudio und die Verwaltungsgebäude des Hamburger FC am Roten Baum. Hier sperrte man sich 10 Jahre gegen den Trend, gegen das Zusammenspiel mit der Industrie. Jetzt prangen auf dem Dach in großen Chrom-Vanadium-Lettern der neue Clubname HFC Powerplay Hamburg und das Markenzeichen der Powerplay-Brauerei, der vor 2 Monaten gegründeten deutschen Tochter des größten britischen Brauereikonzerns Powerplay Group of Breweries Limited. 10 Jahre spielte der HFC im Alleingang, bis er zuletzt neben dem BSV Köln, der jetzt fast gleichzeitig mit den Hamburgern fusionierte, und zwar mit dem italienischen Süßwarenkonzern Avanti Cioccolata, der letzte der 32 Fernsehliga-Clubs war, der noch ohne Schützenhilfe aus der Wirtschaft auf die Telejagd nach Toren und Infratest-Einschaltquoten ging. HFC Powerplay Hamburg. Unter diesem Namen beginnt am Roten Baum eine neue Ära. Die Hamburger, in den letzten 3 Jahren 3-mal hintereinander knapp gescheitert, wollen endlich den Wiederaufstieg in die erste Fernsehliga schaffen. Hiermit präsentiert die Werbeagentur Contact Unlimited die Resultate ihrer Marketingstudie für Powerplay Export und den HFC Powerplay Hamburg. Marketingziel: Aufstieg in die erste Fernsehliga, Sieg im Eurovisionspokal der europäischen Aufsteiger und Ausstoß von 1 Million Hektoliter Powerplay Export bis zum Ende des ersten Geschäftsjahres. Globale Marketingstrategie: Twin Campaign, in der sämtliche absatzpolitischen Maßnahmen für die beiden Produkte Bier und Showfußball direkt miteinander verzahnt werden. Damit wird jeder Werbeappell für den HFC Powerplay gleichzeitig zu einer Advertising-Message für Powerplay Export und umgekehrt. Primäre Bedeutung kommt in dieser Doppelkampagne selbstverständlich der Einführung des britischen Biers auf den bundesrepublikanischen Markt zu. Konkurrenzanalyse: Kritische Analyse der Kampagnen der 3 Hauptkonkurrenten zeigt, dass alle 3 noch nach einem relativ einfachen Marketingkonzept vorgehen. Von daher lassen sich für Powerplay Export schon jetzt gute Erfolgsaussichten prognostizieren. Die Absatzpolitik der Konkurrenz ist gekennzeichnet durch mangelnde Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden strategischen wie taktischen Möglichkeiten. Der Hauptfehler liegt sicher im isolierten, nebeneinander herlaufen des Produktmarketing einerseits und des Showfußballmarketing andererseits. Es fehlt das echte Twin-Campaign-Bewusstsein. Marketingkonzeption: Die große Absatzchance für Powerplay Export liegt darin, dieses Bier konsequent zum echten Fußballbier zu machen. Nicht als Bier für Fußballfans, sehr viel weiter ist die Konkurrenz nie gekommen, sondern als Produkt, das dem Verbraucher in der werbegesteuerten Imagination die gleiche Erregung und Befriedigung vermittelt wie eine gute Fernsehfußballshow. Das geht natürlich nur über gezielte Image-Strukturierung. Das heißt, ins Produktimage muss für den Verbraucher abhebbar quasi die psychische Realität des Reizerlebnisses Fernsehfußball einmontiert werden. Um diesem Ziel näher zu kommen, haben wir eine tiefenpsychologische Untersuchung durchgeführt. Nach dem Anfang der Woche in allen Medien eine spektakuläre HFC Powerplay-Kampagne angelaufen ist, in der Superstar Tina Turner dazu animiert, heute Abend die große HFC-Show anzuschauen, darf man gespannt sein auf die Infratest-Einschaltquote. Eins lässt sich aber wohl jetzt schon sagen über den neuen HFC: They mean business. Genau das gilt aber auch für Blau-Weiß-Motoren München, die in der letzten Spielzeit nur den 9. Tabellenplatz belegen konnten. Blau-Weiß hat in der Sommerpause kräftig eingekauft und präsentiert sich jetzt, vor allem mit Franz Beckenbauer, nach langen Jahren in der Fremde als Star-Trainer zu seiner alten Firma heimgekehrt. Unsere Kamera zeigt ihn hier auf dem Flughafen München-Riem als ernsthafter Anwärter für den Aufstieg in die erste TV-Liga. Beckenbauer bringt übrigens seinen Sohn Thomas als Spieler mit in die Mannschaft ein. Wie zu hören ist, hat die Verstärkung der 11 handfeste ökonomische Gründe. Blau-Weiß will im nächsten Jahr eine neue Modellreihe herausbringen. Bis dahin möchte das Management die etwas stumpf gewordene Absatzklinge Fernsehfußballclub neu schärfen. Von daher darf man annehmen, dass der Verein mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf Aufstieg produzieren wird. Die besten Voraussetzungen also, so möchte ich meinen, für eine packende Show. Hier ist sie, präsentiert von Ian McKenzie, Ex-Schnellsprecher des FC Powerplay Chelsea London, jetzt großer Anreizer des HFC und dem ehemaligen Grand Prix Asferde Huber, an dem Blau-Weiß festhält. Denn die geringen Einschaltverluste, die seine leichte Stimmfärbung nördlich der Mainlinie mit sich bringt, sie werden voll auf wettgemacht durch seinen Riesenerfolg beim heimischen Publikum. Die Powerplay Brauerei präsentiert das Eröffnungsspiel der 11. TV-Season AFC Powerplay Hamburg gegen Blau-Weiß Motor in München. Da kommen schon in der Präsentationszeitlupe einer nach dem anderen unsere Blau-Weiß All-Stars auf den Platz. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, hat sich an der in Ihren Fernsehprogrammzeitschriften ausgedruckten Mannschaftsaufstellung nichts geändert. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Das Trikot mit der Nummer 11 trägt heute nicht Peter Marek, sondern Thomas Beckenbauer. Großer Beifall für den großen Sohn eines großen Vaters. Nun, so viel Beifall ist das auch wieder nicht. Und da sind auch schon die Spieler des neuen HFC, des Powerplay HFC. In ihrer Mitte Tina Turner, die heute den Anstoß ausführen wird. Kwame Opote, die dunkle Perle aus Äthiopien, der große Aufreißer im Hamburger Sturm, hat den Arm um die schwarze Königin des Soul Blues gelegt. Meine Damen und Herren, die große Aufnahme zeigt es Ihnen. Das ist Black Power für den HFC Powerplay Hamburg. Black Power hin, Black Power her. Auf der Gegenseite haben wir jetzt unseren eisenharten letzten Mann Horst-Dieter Katschenbeck im Bild. An seinem eckigen, knochigen, durchtrainierten, athletischen Körper muss der Mann aus Äthiopien vorbei, wenn er Richtung Tor marschieren will. Und da habe ich meine Zweifel, Ian McKenzie. Gegen Katschenbeck macht Opote kein Tor. Gegen einen echten Bayern ist auch Black Power machtlos. Wir werden sehen, Fedelhuber, warten wir es ab. Da lässt Tina Turner uns alle einen tiefen Blick in ihr Dekolleté werfen. Sie legt sich den Ball zum Anstoß zurecht. Der kommt auf Per Siegstedt, den Dänen. Das Spiel hat begonnen. Der blonde Dribbelkönig aus Kopenhagen lässt den ersten Blau-Weißen aussteigen. Der zweiten drüben auf den linken Flügel startet Harald Tormelen, der gerade sein zweijähriges Studium in der DFB-Schauspielschule Maliente abgeschlossen hat. Jetzt zeigt er, was er dort gelernt hat. Opote ist mitgegangen. Tormelin schiebt ihm den Ball zu. A clever dummy. Da ist der schnelle schwarze Mann an Werner Schulze, dem Münchner Vorstopper, vorbei. Opote sucht einen anspielbereiten Mitspieler. Entfernung zum Tor 20, 25 Meter. Macht er einen Schuss aus der zweiten Reihe? Nein! Da bietet Harald Tormelin sich wieder an. Opote hebt das Leder weich herein. Keiner springt so hoch wie Harald Tormelin. Tor! Schulze hat gerettet. An die Latte. Was für ein Kopfball! Psychologische Leitstudie. Wie die Untersuchung zeigt, erlebt der Fernsehfußballverbraucher die 90 Minuten TV-Show als Konzentrat reiner Bewegung. Sie evoziert in ihm das physische Gefühl von reinem Leben. Tiefergehende Befragung ergab, dass die Interviewees an dieser Wirkung des TV-Fußballs vor allem schätzen, was einer der Probanden mit der glücklichen Metapher vom reinen Jetzt umschrieb. Reines Jetzt bedeutet in den Worten des gleichen Befragten: Aufhören des ewigen inneren Monologs auf dem Kopftonband. Kein sich wegwünschen mehr in das Wochenende oder in den Urlaub. Kein Hoffen mehr auf die Frau, die einen endlich einmal wieder richtig hochbringt. Kein Warten mehr auf das nächste Stück richtiges Leben. Kein Denken mehr, einfach nur Dasein. Das Bild ist klar. Der Verweis auf die Sexualsphäre macht deutlich, dass der Fernsehfußballverbraucher seinen Apparat vor allem deshalb einschaltet, weil die Show ihm ein Erlebnis von einer Intensität vermittelt, wie er sie sonst nur noch in der Sexualität und mit Abstrichen im Krimi findet. Die Show lenkt ihn ab von seinen unerfüllten Wünschen und Bedürfnissen. Sie verdrängt das beunruhigende Gefühl, eigentlich überhaupt nicht am Leben zu sein, sondern auf das richtige Leben noch zu warten und dabei immer älter zu werden. Fernsehfußball als reine Bewegung, reines Jetzt, reines Leben. Hier liegt die große Marktchance für Powerplay-Export. Das beim Zuschauen erfahrene intensive Spannungsgefühl muss ohne Vermittlungsverluste durchschlagen auf das Konsumgefühl beim Kauf und beim Trinken von Powerplay-Export. Das verlangt nach einer konsequent durchgearbeiteten erotischen Produktaura. Diese Produktsexualisierung wird, da sie unterschwellig wirksam werden soll, nur in gebremster Form mit visuellen Mitteln durchgeführt werden können. Zusätzlich bietet sich die Tonspur an. Mithilfe von Musik und Geräuschen muss dem potenziellen Verbraucher die perfekte Illusion vermittelt werden, sich mit jedem Glas, mit jeder Dose Powerplay Export in jenen gespannten Erregungszustand versetzen zu können, den er an den Produktionen der Fernsehliga so schätzt. Powerplay Bier wird damit zum legalen psychischen Doping gegen die Frustrationen der hochtechnisierten Industriegesellschaft. Darin dürfte die Chance einer erheblichen Marktausweitung liegen. Musik. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unter dem Titel Fußball hinter der Kamera beginnt das vierte deutsche Fernsehen heute eine neue Sendereihe, in der wir in lockerer Folge einen Blick hinter die Kulissen der Showproduktion werfen wollen. Guten Abend, liebe Fußballfreunde. Sie alle wissen, was ein Hattrick ist, ein Libero, ein Sliding Technique. Sie alle kennen das große Spiel. Doch nur wenige von Ihnen wissen, so hat es jedenfalls ein Marktforschungsinstitut in unserem Auftrag ermittelt, wie eine Fernsehfußballshow produziert wird. Deshalb sind wir für Sie mit unserem Kamerateam in die Studios eines Vereins gegangen, der in dieser Spielzeit schon viel von sich reden gemacht hat. Das vierte deutsche Fernsehen war dabei, als der HFC Powerplay Hamburg und Nippon Foto Kaiserslautern vor 14 Tagen im Volksparkstudio ihre große Show abdrehten. Mittwochmittag, 12.24 Uhr. Bis zur Mittagspause wollen die Teams noch Sequenz 15 fertig machen, die letzten 3 Minuten vor der Halbzeit, an denen sie jetzt schon mehr als eine Stunde arbeiten. Während die beiden Dramaturgen Jan Mehling vom HFC und Werner Wolters aus Kaiserslautern und die beiden Trainer mit den Akteuren erneut das Drehbuch durchsprechen und zum 11. oder 12. Mal den Spielablauf proben, erörtern die Regisseure Mike Meissner von Powerplay und Ulf Lehmann von Nippon Foto noch einmal Einzelheiten der Sequenz mit den Kameraleuten. Ruhe bitte, wir drehen. Sequenz 15, Einstellung 151, die siebte. Achtung, Kamera 1 bis 5 und Kamera 8. Aufnahme. Stadionakustik ab. Rolling Stones zu fahren. Die Jungs müssen ihren Bewegungsrhythmus gleich mit der Musikkulisse abstimmen. Und gebt ihnen meinetwegen auch noch die Sexakustik dazu. Das macht sie vielleicht etwas bissiger. Action, Johnny. Vorabschlag ausführen. Alles klar, Angelika. Du konzentrierst dich für die Bildmischung auf Kamera 1, 3 und 4. 1, 3 und 4. Alles klar, Jan. Oh, kommt sehr schön, der Abstoß. Ah. Nehmen wir von der 1. Richtig, Ulf. Der Slutgo hat eurem Keeper besten vor die Linse bekommen. Mhm. Und gleich rüber auf die 3. Die 3. Was bringt die Situation im Mittelfeld am klarsten ins Bild? Schön, wie Wimmel, dass sich jetzt umguckt. Er weiß nicht, was er machen soll. Er kann nicht abspielen. Alle gedeckt. Ja, es wurde auch langsam Zeit, dass er das endlich bringt. Na, wo bleibt denn jetzt sein Dribbling? Der Junge kann doch nicht einfach so stehen bleiben. Es sind ja wahnsinnig geworden. Komm, nun reg dich doch nicht auf, Mike. Da setzt er doch schon an zu seiner Formelei. Oh, ein scheitert skriptgerechter Nachtwahl. Hoffentlich vergisst er nicht nachzusetzen und sich wieder in Ballbesitz zu bringen. Was hast du denn bloß gegen den kleinen Wehmüller, Mike? Gleich auf Kamera 5 für die Supergroßaufnahme, Angel. Jetzt gleich? Moment. Ja, auf die 5. Na, guck mal, was der Wehmüller jetzt macht. Jetzt will er's wissen. Jetzt hat er Blut geleckt. Ja, jetzt. Der Hund ist doch schuld, dass er diese Einstellung 6-mal wiederholen muss. Dafür hat er sich das Leder jetzt aber auch ausgesprochen elegant zurückgeholt. Er gibt ab zu Jelic. Ich gehe auf Kamera 8, okay? Okay. Jetzt müsste doch das Foul kommen. Hoffentlich bringt Sanders das jetzt endlich. Hä? Oh, verdammte Scheiße, wieder verpasst. Kinder, ich werde hier noch wahnsinnig. Abbrechen. Wir mischen uns hier was vom Bild hier. Ja, Sie sehen es selbst, meine Damen und Herren. Dieses Foul stimmt noch nicht. Mal, der gelegte Sanders bringt einfach nicht genug Schmerz ein. Nun, das ist kein Problem für Mike Meissner und Ulf Lehmann. Sie machen hier einfach einen Schnitt und mischen ein schmerzverzerrtes Gesicht vom Bildgeber ein. Dieses Gesicht gehört einem Double. Vom Schmerzverzerrten sind zwei verschiedene Gesichter sich ähnlicher, als man denkt. Hier kommt die fertige Montage. Hätten Sie es gemerkt, liebe Fußballfreunde? Okay, raffiniert also gemacht. Dann machen wir es in Freistoß. Als nächstes ist jetzt ein Freistoß abzudrehen. Er soll laut Drehbuch als ganz spektakuläres Wembley-Tor kommen. Also erst gegen die Unterkante der Latte gehen, von da auf bzw. kurz hinter die Linie und zurück ins Feld springen. Derartig komplizierte Einstellungen kann man natürlich nicht im Studio produzieren. Das könnte Tage dauern. Sowas wird als fertiges Vorprodukt in Form von sendereifen Matzbändern bei Spezialfirmen gekauft, von denen die Günther Netzer Agentur für Traumpässe, Freistöße, Eckbälle wohl die renommierteste ist. Freistoß also für Nippon Foto Kaiserslautern. Entfernung zum Tor etwa 20 Meter. So Jungs, jetzt geht's wieder an die Arbeit. Alles fertig machen zum Freistoß. Dragomir, wir versuchen jetzt nochmal den alten Danny Blanchflower-Trick. Du bindest dir in aller Ruhe die Schnürsenkel, während Lothar sich den Ball zurechtlegt. Sag mal, soll das etwa eine Mauer sein, was ihr da macht? Da sehe ich ja schon von hier oben wenigstens 3 Löcher. Lothar, leg dir den Ball schön umständlich zurecht. Lass dir Zeit, ja? So, jetzt gib mal eine Probe. Zeit für unsere Zuschauer. Ja, so langsam etwas mauerähnliches. Was ist die Aufgabe? Du bist doch keine Haltung. Ich verstehe nicht. Na, wie die da stehen, ja, keine Haltung. Nicht gemeinsam mit dem Regisseur, die unsere Produktionsstrategie und die Jungs, wie stehen die denn da? Lass eure Formen sehen, die Formen ist weitgehend leiten von... Ja, das ist schon besser. In meinem Fall von... Ja, so ist gut, Lothar. Also, du läufst am Ball vorbei und Rasenmäher, der sich eben auf die Schnürsenkel gebunden hat, setzt das Leder gegen die Latte. Kleine Probe tragen. Okay, Dragomir, wo der Ball hingeht, ist egal. Du musst nur über die Mauer rüber Richtung linke obere Torecke. Hier kleben wir das Netzerband an und schneiden direkt auf das Leder in der Flugbahn. Oh, meine Leute sind soweit fertig. Ich überlege nur noch, ob wir nicht mehr Licht brauchen auf den Strafraum. Auf dem Netzerband liegt die spanische Sonne. Du, das ist ein Unterschied. Was da? Beleuchtung, hört mal. 5 MW mehr auf den Strafraum. So, okay, also dann machen wir mal eine. 145 Gäste, ne? Achtung, Kamera 1 bis 4 und Kamera 7. Aufnahme. Klasse. Na also, damit ist das 2 zu 1 schon halb fertig. Sag mal, Angel, wie ist denn die Flugbahn? Kann man darauf schneiden? Stimmt der Winkel? Kein Problem. Na okay, also rüber den Kram auf den Schneidetisch. Anschließend Anreizerkommentar, Stadionatmosphäre und Sexakustik draufmischen und Sende fertig machen, ja? 2 zu 1 für Nippon Photo Kaiserslautern, meine Damen und Herren. Von der Dramaturgie her ist das zu diesem Zeitpunkt, kurz vor dem Halbzeitpfiff, eine außerordentlich gut geskriptete Überraschung. Tja, dieses Freistoßtor war die ganz kalte Dusche für die Powerplayers. Damit ist Sequenz 15 so gut wie fertig. Angehängt werden an das 1 zu 2 müssen noch der Mittelanstoß, der direkt darauf folgende Halbzeitpfiff des Schiedsrichters und der Gang in die Kabinen. Drei Shots, die bereits am Montag abgedreht wurden. Hier haben wir die Schlusseinstellung auf dem Mischpult im Bild. Überglücklich gehen die gelben Teufel vom Betzenberg, an die alten Clubfarben erinnert nur noch das Rot der nie versinkenden Sonne Nippons vorne auf den Trikots, in die Kabine. Sie sehen es, an diesem Glück stimmt jede Miene, jede kleinste Geste. Diese Bilder drücken etwas aus. Sie sagen, die Siegesserie des hochfavorisierten HFC, der in den ersten 6 Produktionen noch keine Niederlage hat hinnehmen müssen und der mit einem knappen Vorsprung von 32.000 eingeschalteten Geräten an der Spitze der Tabelle steht, ist ernsthaft in Gefahr. So hält man seine Zuschauer bei der Stange, meine Damen und Herren. Im zweiten Durchgang wird der HFC natürlich noch 4 zu 2 gewinnen. Aber mit solchen sensationellen Zwischenergebnissen wie diesem 1 zu 2 verhindert man, dass das Publikum in der Halbzeit abwandert auf einen anderen Kanal. Das sind die Tricks, mit denen gearbeitet wird. Und von diesen Tricks haben wir Ihnen heute einige wenige gezeigt. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und ganz besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei wären bei Fußball hinter der Kamera. Basic Message. Auch auf dem Produktsektor bietet sich als Hauptwerbeaussage die Vorstellung vom reinen Hier und Jetzt an. Die Powerplay-Exportwerbung muss dem Verbraucher planmäßig suggerieren, dass das absolute Now-Erlebnis der Fußballshow mit diesem Bier unbegrenzt wiederholbar wird. Darin liegen 2 Produktvorteile in einem. Einmal die Ablenkung vom ohnmächtig ertragenen Unglück des Alltags. Das traditionelle Produktversprechen des Alkohols wird hier gewissermaßen in der Doppelung verstärkt. Zum anderen die Befriedigung durch die unbewusst als strukturkongruent mit sexueller Erregung erlebte intensive Spannung. Club-Image. Das Image des HFC, im Polaritätsprofil bisher angesiedelt zwischen den Polen. Traditionsverbunden, hanseatisch, zurückhaltend, spannender Kampffußball gepaart mit Technik, in der Showproduktion eher weniger fortschrittlich, Spieler durchaus telegen. Ist im Kontext der angestrebten Erotisierung ausgesprochen korrekturbedürftig. Wünschenswert wäre ein Image, das ungefähr so aussehen sollte. Eleganz, Sexappeal, Telegenität, Kampf und Technik, spannungsgeladene Shows. Die Gegenüberstellung zeigt, dass unverzüglich ein Programm planvoller kosmetischer Operationen am Club-Image in Angriff genommen werden sollte. Mit Image-Kosmetik allein dürfte es jedoch nicht getan sein. Erforderlich wäre zum Beispiel auch, dass die Spieler des HFC Powerplay Hamburg überall, wo sie hinkommen, als ausgesprochen männliche Männer erlebt werden, die voll sexy ankommen. Das heißt, die potenziellen Verbraucher müssen erfahren, wie sexy die Akteure des HFC sind. Das ist natürlich eine reine PR-Frage. Wir schlagen vor, im Rahmen eines gezielten Programms Fotoberichte in die Sport- und Boulevardpresse zu lancieren, in denen die erotischen Abenteuer der Sexy Young Man des HFC Mit den Powerplay-Groupies, die dem Publikum von ihren erotischen Vorspielen zu den HFC-Shows her bereits bekannt sind, groß herausgestellt werden. Erstens kann dem Verein so unter dem weiblichen TV-Publikum eine ganz neue Zuschauerschicht erschlossen werden. Zweitens lässt sich den potenziellen männlichen Verbrauchern auf diese Weise geschickt die absatzfördernde Illusion suggerieren, sie könnten sich über den Powerplay-Exportkonsum das erotische Durchsetzungsvermögen der als Vorbildverbraucher erlebten Stars aneignen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Spätausgabe der Sportschau. Zuerst ein Blick auf die Tabelle. In der ersten Fernsehliga führt nach dem 11. Spieltag weiterhin Isar Ludwigsbräu München mit 29.312.509 eingeschalteten Geräten. Es folgen nahezu gleich auf Attenzione Cappuccino Augsburg mit dem neu verpflichteten Regiestar Rainer Werner Fassbinder und frisch auf Jagdmeister Braunschweig. Das breite Mittelfeld reicht von Grüne Heimat Hannover mit 23 Millionen bis zu Ruhrstahl Duisburg mit 16 Millionen eingeschalteten Fernsehgeräten. Dicht zusammengedrängt am Tabellenende Weißer Riese Düsseldorf, Imperial Tobacco Bremen, Vereinigte Elektro Nürnberg und Lumière Royale Saarbrücken. In der zweiten TV-Liga gab es bereits gestern eine große Überraschung. Den ersten Wechsel an der Tabellenspitze seit Beginn dieser Spielzeit. Der HFC Powerplay Hamburg, 10 Wochen lang knapper Spitzenreiter, musste zum ersten Mal die Tabellenführung abgeben. Mit einem Vorsprung von nur 89 Geräten, so etwas hat es in 10 Jahren Fernsehliga noch nicht gegeben, meine Damen und Herren, liegt jetzt die Freiheitsbrauerei Berlin in Führung. Hier die Einschaltquoten des Spitzenquartetts. Freiheitsbrauerei Berlin 22.312.718, HFC Powerplay Hamburg 22.312.629, Blau-Weiß Motoren München 21.567.890 und Avanti Chocolata Köln 21.137.905. Auch hier ein breites Mittelfeld. Und dann versammelt im Club der Kellerkinder, die mit weniger als 10 Millionen Einschaltungen vielleicht schon jetzt Anlass haben, zur Sorge in die regionalen Fernsehprogramme abzusteigen, Kyberna Essen, der große klare Kiel, Spanish Fruit Company Offenbach und Dribblestar Jeans Products Bielefeld. Und jetzt spielt James Lars für den frisch gebackenen Herbstmeister HFC Powerplay Hamburg, den Lieblingshit des Torjägers Bram Pote, Ches Sara, die James Lars Band. Kommen Sie da rein, meine Herren, treten Sie bitte näher, ja? Nehmen Sie doch Platz, ja. Danke. Meine Herren, ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung dafür schuldig, Sie hier in diesen Schminkraum gerufen zu haben, während im Studio alles unsere Herbstmeisterschaft feiert. Ja, allerdings, Boss. Da draußen fließt Powerplay-Export in Strömen und das Management sitzt hier unter der Trockenhaube. Was haben Sie denn mit uns vor? Mike. Ja? Zwei Spezialisten haben in all unseren Räumen am Roten Baum Abhörgeräte gefunden. Was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch. Und eben deshalb möchte ich den geschäftlichen Teil des Montagsmeetings vorziehen auf jetzt, auf heute Abend. Anfang der Woche holen wir uns dann ein paar Techniker und lassen die Wanzen knacken. Abhörgerät. Also los, meine Herren. Diesen Raum hier habe ich untersuchen lassen. Der ist okay. Bitte. Nun ja, Renz, dann ist es wohl an mir als Produktmanager Bier, den Anfang zu machen. Ich bitte dich darum, James. Also, wir haben auch ökonomisch nicht schlecht abgeschnitten. Ende letzter Woche war ein Gesamtausstoß von 418.275 Hektolitern Powerplay-Export erreicht. Sehr gut. Die Absatzkurve zeigt, dass die zweite Phase der Einführungswerbung in den letzten 6 Wochen voll auf die Verkaufsstatistik durchgeschlagen hat. Ausgezeichnet. Hinzu kommt, dass wir vorgestern endlich unsere Vertriebsschwierigkeiten im bayerischen Raum beheben konnten. Wir sind jetzt im Produktprogramm der 3 größten Supermarktketten Süddeutschlands vertreten. Sehr gut, sehr gut. So, und nun als nächstes zum Produktbereich Fußball. Wir sind zwar Herbstmeister geworden, aber nur mit denkbar knappem Vorsprung vor den Berlinern. Na ja, Bernd, bitte, was sagst du dazu als Produktmanager Fußball? Ja, du kannst mich korrigieren, Renz, aber ich bin ziemlich sicher, das liegt vor allem an der unbestreitbaren Attraktivität der neuen aggressiven Inszenierung der Freiheitsbrauerei. Genau, Bernd. Die Tatsache, dass es uns gelungen ist, die Berliner nach 4 Wochen, in denen sie vor uns rangierten, wieder in der Tabellenführung abzulösen, diese Tatsache sollte niemanden darüber hinwegtäuschen, dass die aggressiven Spiele der Berliner bei den Fans ganz ausgezeichnet ankommen. Richtig. Und das sicherlich nicht zuletzt aufgrund der sagenhaften Einschaltwerbung mit dem Killer-Slogan, das dreckige Dutzend kommt. Rance, die Berliner sind, mal ganz abgesehen von unseren ganz auf Sex und Spannung abgestellten Shows, die Berliner sind die einzigen in der zweiten Liga, denen es gelungen ist, eine echte neue Produktionsstrategie auszuarbeiten. Ja, und genau das ist es, was sie so gefährlich macht. Sie spekulieren auf den Brutalitätsappeal ihrer schmutzigen Spieler, an denen alles, aber auch wirklich alles, von den Totenkopftrikots bis hin zu den neuen Namen der Spieler. Django, King Kong, Frankenstein, Dr. Fu Manchu, Jack the Ripper und wie sie alle heißen. Ja, das ist alles bis ins Letzte durchkalkuliert und die Rechnung geht auf. Die Einschaltquoten beweisen es. Allerdings. Und deshalb möchte ich vorschlagen, dass wir uns demnächst einmal zusammensetzen, um detailliert zu besprechen, was wir in dieser Sache unternehmen können. Denn unternehmen müssen wir irgendwas. Oh ja, der Meinung bin ich allerdings auch. So wie wir die Abhörgeräte los sind, diese Wanzen, da gebe ich dann den Termin bekannt. So, und jetzt, meine Herren, auf ins Studio. Der Herbstmeister tanzt. Wenn wir noch lange hier sitzen bleiben, werden die Leute anfangen, sich Gedanken zu machen, wo wir bleiben. Kommt, meine Herren. Das ist mir vielleicht auf den Magen geschlagen. Das ist... Packungsgestaltung. Eine Reihe von Packungstests hat ergeben, dass deutsche Biertrinker im Gegensatz zu britischen Verbrauchern am stärksten auf die Farbkombination Weiß-Rot ansprechen. Diese Farbgebung bringt die höchsten Spontanzugriffwerte. Wir schlagen deshalb vor, die Gestaltung der Powerplay-Exportdose für die Einführung auf den deutschen Markt zu ändern. Zumal Weiß-Rot der traditionellen HFC-Spielkleidung entspricht. Ein solches Vorgehen ließe sich mittels geschickter Public Relations zweifellos äußerst gewinnbringend als respektvolle Verneigung traditionsbewusster Engländer vor der großen Vergangenheit des HFC verkaufen. Auf der Rückseite sollten dann alle Dosen unter dem Markenschriftzug in durchlaufender Nummerierung rot auf weiß die Rückennummern von 1 bis 22 tragen. So erhalten bzw. behalten auch die leeren Dosen einen hohen Spielwert. Wo immer mehrere Fußballfreunde beisammensitzen, können sie die Dosen auf dem Biertisch wie auf einem Fußballfeld hin und her schieben und so selbst kreativ tätig werden. Das letzte Spiel des Clubs nachspielen, alternative Strategien proben und so weiter. Auf diese Weise entsteht ganz spielerisch ungezwungen eine intensive Bindung des Verbrauchers an sein Bier und seinen Club. Zum Zweiten ermöglichen die Rückennummern auf den Dosen auch kritischen Konsumenten, die sich aufgrund eingebauter intellektueller Kontrollmechanismen die Erfüllung uneingestandener Identifikationswünsche versagen, insgeheim aber doch immer wieder entsprechende Regungen verspüren, ein gefahrloses und befriedigendes Ausagieren ihrer latenten Träume. Über die Dose können Sie indirekten, taktilen Kontakt mit Ihren Identifikationsfiguren, den Spielern, aufnehmen. Indem Sie die Bierdose leer trinken, gelingt es Ihnen gewissermaßen, einen archaisch-kannibalischen Mythos zu durchleben, wie er in der modernen Zivilisationsgesellschaft nur so noch erfahren werden kann. Sie konsumieren das Bier und trinken dabei im unbewussten psychischen Erleben das Blut des Stars, der Ihnen seine Kraft, seine Stärke, seine Schnelligkeit, seine Potenz und seinen Erfolg leiht. Ja, und jetzt Musik, bitte. I idolize you. Ja, danke. Also los, Jungs. 30 Minuten Elegance-Training. Gruppe 1 an die Ballettstange. Gruppe 2 im Freien. Exercise, Gruppe 1. 8 Plié. Ja, und immer auf den Takt. Immer auf den Takt. Gruppe 2 zentral, 8 zu den, allen Positionen lockerer, geschmeidiger, die Sprünge an den Rhythmus der Musik angepasst werden. Halt, Gruppe 1. Jetzt ein Batté Caché. Vor und seit und rück und vor und seit und rück. 8 Mal vor und seit und rück. Und dann das Ganze links und immer auf den Takt dabei. Das muss jetzt langsam sitzen. Ach, alle eure Bewegungen müssen das ganze Spiel durch immer genau im Rhythmus der Musik kommen. Das ist doch der Sinn des Elegance-Trainings. Weshalb machen wir das sonst? 1 und 2. Keine Feuerhaken dort hinten. Gruppe 2, Knie gerade, Brust raus, Ferse auf die Erde. Und gleich ein paar Padeschal, ja, aus der Diagonalen. Ja, sehr schön, schön. Vielleicht etwas katzenhafter noch. Nicht so plump, nicht so undeutend, graziöser, geschmeidiger. Im Sprung, na bitte, es geht doch. Okay, Leute, machen wir als nächstes eine halbe Stunde Foul- und Foul-Reaktionstraining. Wir können in die kommenden Produktionen ruhig ein bisschen schmutzigen Fußball einmontieren. Ist ja schließlich nicht nötig, dass wir den Berlinern so ohne weiteres das Monopol auf Aggressivität einräumen. Werner und Peter, ihr übernimmt Rolle von zwei Abwehrspielern, die versuchen, Fame zu bremsen. Und dabei bleibt euch nichts anderes übrig, als ihn übel in das Zange zu nehmen und ganz professionell zu legen. Okay. Ich darf gleich fragen, wie ich mich revanchiere? Vorläufig noch gar nicht, Mann. Das machen wir später, als verstecktes Wort. Im Moment interessiert mich nur, wie du reagierst, wenn sie dich ausnimmt. Vor allem mit deiner Mimik. Damit wir bei der Produktion mit der Großaufnahme draufgehen können, verstehst du? Wir zeichnen diese Probe mal mit der Videokamera auf. Also was soll ich machen? Umfallen wie im Bilderbuch und dabei mimisch volle Schmerz simulieren. Damit happert nämlich noch bei allen von euch. Ihr alle noch zu sehr Fußballspieler, zu wenig Schauspieler. Na warte ab, Jack. Ich werde dir mal einen sterbenden Schal hinlegen, dass du dir nur noch so die Augen wischst. Na dann mal zu. Und eins, und zwei, und eins, und locker dabei, und eins, und zwei. Und eins, und zwei, und ja, ausgezeichnet. Wunderbar, wunderbar. Und eins. Also los, Leute. Kurzes Dribbling. Lass Fahme rechts an dir vorbeigehen, Dana. Nicht angreifen. Kurzes Dribbling, Fahme. Gewichtsverlagerung rechts, links und rechts vorbei. Jetzt greifst du an, Peter. Geh hart ran. Los. Und zurück. Verbissenen Gesichtsausdruck draufgeben. An dir soll dieser Mann nicht vorbeigehen. Rechts. Abstoppen, Kwame. Einmal über den Ball treten, umdrehen, um Leder mit dem Körper abdecken. Wenn er jetzt die kleine Drehung macht, Peter, lässt du ihn hart auflaufen. Schön wieder gefangen, Kwame. Jetzt musst du, Werner, der schon wieder auf dich wartet, wie ein Anfänger stehen lassen. Bring doch nochmal das alte Trick. Ball durch Beine durch. Wenn Kwame dann kurz vor der Strafraumgrenze zum Schuss ansetzt, dann nehmt er ihn in die Zange und schickt ihn zu Boden. Klar? Und rechts. Pass auf, Kwame, jetzt kommen sie. Ah, sehr schön die Schulterarbeit. Großartige Ellbogenarbeit. Noch enger, Leute, noch enger. Und jetzt zumachen die Zange. Etwas mehr Schmerz im Gesicht, Kwame. Drängeln, drängeln. Noch mehr drängeln, Jungs. Schön, schön. Der Mann muss gleich fallen. Und eins, ihr seid gleich am Strafraumgrenze. Na also, da geht er zu Boden. Acht, genug. Neun, aus. Sauber, sauber gestoßen, Quasi. Schön, die Rolle. Fantastisch, du hast dich direkt noch in den Strafraum reingeschubbelt. So, und jetzt toter Mann. Sehr schön. Gesicht zur Seite für die Kamera, denk an die große Frage. So, gut. Und der Schmerz, Quasi, der Schmerz. Denk dran, du hältst ihn nicht aus, diesen Schmerz. Sehr gut. Ja, was haben sie bloß aus dir gemacht, diese Sadisten? Ja, winde dich, halbtot haben sie dich doch gemacht. Da muss ich die Sanitäter doch direkt aus den Startlöchern reißen. Ja, ja, da kommen sie schon, aber du brauchst sie nicht, Kwame. Nein, du bist doch ein eisenharter Mann. Du kannst was wegstecken, klar? Also langsam wieder hochkommen, schön langsam. So ist es gut. Aber jetzt muss dir die kalte Wut in deinen Augen stehen, ja? Dass wir ein Nachspiel haben. Komm, mehr Wut, Kwame. Mehr Wut. Kwame, schwarze afrikanische Wut, die ganze Wut der geschundenen Kreatur. Ach, Kwame, das war alles großartig, aber die Wut fehlt. Mensch, die Wut. Nein, was machst du denn bloß? Das ist ja zum Heulen. Spiel doch nicht den Nigger, der den Stiefel in den Umweg auch noch ableckt. Kwame, Afrika muss aufstehen in deinen Augen und die schwarze Black Power Faust ballen. Also, das war nichts. Nee, das war überhaupt nichts. Komm her, wir sehen uns das mal auf dem Videoband. Und zwei. Und sehr schön. Eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und links und rechts. Und links und rechts. Und links und rechts. Und zwei. Und eins und zwei. Okay, Freunde, Freunde, kommen wir mal zur Sache. Wir sind ja nicht nur zum Privatvergnügen hier, richtig, sondern um die große Show HFC Powerplay Hamburg gegen Hattrick Drinks Mönchengladbach am 18. Spieltag vorzubereiten. Ja, Jungs, was wollt ihr Hamburger denn anlegen? Hm? Also, angesichts der Lage an der Tabellenspitze, wo nach wie vor kein Ende des Kopf-an-Kopf-Rennens mit der Freiheitsbrauerei, mit der Avanti Chocolata und Blau-Weiß-Motoren München abzusehen ist, ja, wir sind brennend daran interessiert, die ganze Show als eindeutigen Beweis der spielerischen, technischen und kämpferischen Powerplay-Überlegenheit abzudrehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, als 3:0 oder 3:1 Sieg zum Beispiel, den wir uns gut und gern 100 bis 150.000 Mark Niederlagenprämie kosten lassen. Sorry, ich höre wohl nicht richtig. Harry, wrong number. Was soll das heißen? Machst du schon wieder Witze, Jörg? Tut mir leid, Jungs. Aber ich habe Order, nicht unter 200.000 abzuschließen. Ja, das ist der Auftrag, den der große Boss uns mitgegeben hat. Jörg, ich bin nicht zum Pokern hergekommen, sondern um sachlich zu verhandeln. Ja, nach meiner Anweisung. 200.000. Das kauft euch ein relativ ausgeglichenes Spiel und einen Sieg von, sagen wir mal, mit einem Tor und Tor. Nun, nun, nun, na. Also okay, okay. 150.000 Festprämie für ein Tor Unterschied und klare Feldüberlegenheit. Gebongt? 200.000. Jörg, es gibt Grenzen. 200.000. Also 175. 200. Ach, scheiße, scheiß 200. Aber okay, er soll sie haben. Dafür sind wir die ganze zweite Halbzeit drückend überlegen. Wir scheitern nur an eurem Libero, der das größte Spiel seines Lebens liefert, klar? Klar. Endergebnis 4-3 für uns. Das ist ein Wort, Hans. Okay, dann gehen wir doch gleich mal in die Drehbuchdetails. Hat jemand eine Idee für einen spektakulären Auftakt? Ja. Naja, pass auf. Wir könnten zum Beispiel in der dritten oder vierten Minute gleich durch eine Verletzung unseren Stammtorwart Rolf Hausner verlieren. Nicht schlecht. Ja, Wadenbein oder Schädelbasis. Das kostet dann natürlich extra. Also 200.000, kein Pfennig mehr, ja. Ihr Gladbacher wollt die Gelegenheit doch nur benutzen, um euren Ersatztorwart aufzubauen, den Neubauer. Das ist doch ein durchsichtiges Manöver. Ja, der Neubauer kommt frisch von der Schauspielschule und soll sich mit diesem Trick sofort profilieren. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir da auch noch zuzahlen. Du weißt, was in den Musterverträgen drinsteht. Einfacher Wadenbeinbruch 30.000 Mark. Komplizierter Bruch 40.000, Schädelbasisbruch 50.000 Mark. Ja, ja. Schließlich fällt Rolf Hausner für 3 oder 4 Monate aus. Das kommt dazu. Wir müssen in unserem Erholungsheim nach Tunesien schicken und außerdem noch die Story verbreiten, er läge im Krankenhaus. Da sind Fotos im Krankenbett zu machen, das muss in die Presse lanciert werden, das kostet alles Geld und Arbeit. Eben. Ja, also gut, konkretes Angebot. Kostenloser 3-Monats-Aufenthalt in unserem Rekonvaleszenten-Bungalow auf Bali und 10.000 Mark Handgeld für Hausner. Einverstanden? Okay. Na, bitte. Das ist gut. Fein, pass auf, dann machen wir doch gleich mal das Timing für die 7 Tore. Ich würde sagen, zu Anfang, da ist der Neubauer noch furchtbar unsicher und lässt dann gleich so, sagen wir mal, in der 8. Minute nach dem Einwechseln, so ein lasches Ding durch, so ein kleiner Roller, weißt du? Weil er einfach noch nicht so drin ist. Ja, prima. Das ist also von der Inszenierung her ganz einfach zu machen. Dann haben wir... Zur Behebung der Einschalthemmungen gegenüber dem HFC Powerplay Hamburg sowie als Maßnahme gegen die aggressiven Inszenierungen der Freiheitsbrauerei Berlin schlägt die Werbeagentur Kontakt Unlimited eine gezielte Einschaltkampagne vor. Regionale Aufgliederung der Einschaltquoten hat nämlich gezeigt, dass die Einschaltfreudigkeit gegenüber dem HFC Powerplay im Norden erheblich größer ist als im Bereich der ehemaligen Regionalligen West, Südwest und Süd. Dort sind offenbar unterschwellige Einschalthemmungen gegenüber dem HFC wirksam, der anscheinend immer noch als Nordverein erlebt wird. Deshalb schlagen wir vor, einen talentierten jungen Spieler zu engagieren, der eigentlich nicht mehr mitbringen muss als einen berühmten Vornamen, Uwe. Dieser junge Mann sollte von Spiel zu Spiel mit allen Mitteln und Methoden der planvollen PR-Strategien in sämtlichen Medien als Seeler-Nachfolger aufgebaut werden, der die gleichen Fallrückzieher und Kopfballtore schießt wie Uwe 1, mit der gleichen Haltung ins Stadion einläuft, genauso spricht, die gleichen Hobbys, Vorlieben und Abneigungen hat wie der Grand Old Man des deutschen Fußballs. Um diese Übereinstimmung glaubwürdiger zu machen, könnte man gegebenenfalls die Background-Information verbreiten. Uwe 2 habe sich schon seit seiner Kindheit mit Seeler identifiziert, alles gesammelt, was er über den Mann mit der Nummer 9 auf dem Rücken habe in die Hände kriegen können und sich anhand von Videoaufzeichnungen konsequent in den ganz eigenen Seeler-Spielstil eingearbeitet. Die Wirkung eines solchen Vorgehens ließe sich vermutlich noch intensivieren, wenn man den jungen Mann als Vollweisen präsentieren würde, der von Uwe Seeler, dem tragischerweise nur Töchter geboren worden sind und der sich insgeheim immer einen Sohn gewünscht hat, adoptiert wird. Damit wäre die perfekte tiefenpsychologische Verkettung geschaffen zwischen dem alten Uwe aller Deutschen, der souveränen Vaterfigur, und dem neuen Uwe des Powerplay HFC. Dieser synthetischen Identifikationsfigur sollte es dann ohne weiteres zuzutrauen sein, über das bewusste Evozieren von Erinnerungen an uns, Uwe, alle noch bestehenden regionalen Einschalthemmungen gegenüber dem HFC abzubauen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fußball im Sportmagazin des 4. deutschen Fernsehens. Zuerst ein Blick auf die Tabelle. In der 1. Fernsehliga führen auch nach dem 22. Spieltag weiterhin ganz souverän die Happy Pills Berlin mit 64.568.889 eingeschalteten Geräten. In der Verfolgergruppe eng beieinander Isar Ludwigsbräu München, Grüne Heimat Hannover und Attenzione Cappuccino Augsburg. Im Mittelfeld und am Tabellenende gab es kaum Veränderungen. Die rote Laterne tragen nach wie vor die weißen Riesen aus Düsseldorf. In der 2. TV-Liga ist die Lage an der Tabellenspitze nach wie vor spannend wie selten zuvor in 10 Jahren Fernsehfußball. Hier die Einschaltziffern des Spitzenquartetts, in dem seit mehreren Wochen ständig die Plätze getauscht werden. Mit 45.112.887 eingeschalteten Geräten liegen jetzt zum ersten Mal die Blau-Weiß-Allstars aus München in Front. Hart verfolgt vom Herbstmeister HFC Powerplay Hamburg, der ebenfalls noch über der 45-Millionen-Grenze liegt. Auf Platz 3 zurückgefallen sind die Kicker der Freiheitsbrauerei Berlin mit 44.789.124 Einschaltungen. Nur 47.000 eingeschaltete Geräte weniger sichern Avanti Chocolata Köln den vierten Platz. Und damit ist nach wie vor alles offen. Meine Herren, bis zum Ende der Spielzeit sind es nur noch 6 Wochen. Ich meine, wir sollten unsere heutige Management-Conference benutzen, um vielleicht schon ein erstes Mal Bilanz zu ziehen. Beginnen wir mit dem Produktbereich Bier. Okay. Wir haben inzwischen einen Powerplay-Export-Ausstoß von fast 900.000 Hektolitern erreicht. Meiner Einschätzung nach ist damit bewiesen, dass sowohl Marketingstrategie als auch Werbekonzeption stimmen. Sehr richtig. Der Meinung bin ich auch. Ich würde sagen, wir sollten konsequent auf der einmal eingeschlagenen Linie bleiben, keine Experimente eingehen und die offensichtlich so erfolgreiche Kampagne unverändert weiterlaufen lassen. Oder ist jemand anderer? Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. Also damit sollten wir vielleicht gleich übergehen zum Produktbereich Fußball. Bitte sehr, Birk. Tja, also was die Lage an der Tabellenspitze angeht, ich bin froh, dass wir die am vorigen Wochenende zurückübernommene Führung am Freitag nicht gleich wieder abgeben mussten. Ja. Aber die Spieler machen mir Sorgen. Sie wollen wissen, wie es weitergeht, was die Geschäftsleitung in Sachen Aufstieg unternommen hat. Was soll ich Ihnen sagen? Was kann ich Ihnen denn sagen? Das ist doch alles geklärt, auf allerhöchster Ebene. Mike, ich glaube, wir sollten den anderen den Vertrag vorlesen. Richtig, sollten wir. Würdest du bitte anfangen? Gern. Also Bernd, hör zu. Blau-Weiß-Motoren München, die Powerplay Group of Breweries London, die Freiheitsbrauerei Berlin und Avanti Chocolata Milano haben folgende verbindliche Übereinkunft erzielt. Um den Aufstieg der Mannschaft der Freiheitsbrauerei Berlin und des HFC Powerplay Hamburg in die erste Fernsehliga zu gewährleisten, reduzieren die Fußballabteilungen von Blau-Weiß-Motoren München und von Avanti Chocolata Köln in den letzten 4 Wochen bis zum Ende der 11. Fernsehfußballsaison ihre Werbeetats auf 50% des gegenwärtigen monatlichen Aufwands. Und darüber hinaus verzichten sie unter dem Vorwand von Verletzungen bzw. einer Virusinfektion auf den Einsatz ihrer Stars. Belgien, Ferler, Wendland und Thomas Beckenbauer bzw. Unielli, Silner, Rabusto, Wemleger und Zahlmann. Dafür geht die Freiheitsbrauerei die Verpflichtung ein, ab 1. Januar nächsten Jahres in allen ihren Vertragsgaststätten für die Dauer von 7 Jahren sämtliche Süßwarenprodukte der Avanti Chocolata Milano zu vertreiben. Das ist unwichtig. Ja, das Die Powerplay Group of Breweries erklärt sich bereit, Avanti den Schritt auf den britischen Markt zu erleichtern, indem sie dem Mailänder Haus ihr Vertriebsnetz zur Verfügung stellt. Den Blau-Weiß-Motoren München sichern beide Brauhäuser intensive Kooperation im Rahmen der Münchner Diversifikationsbemühungen zu. Die Freiheitsbrauerei, Powerplay und Blau-Weiß verpflichten sich hiermit zur gemeinsamen Gründung einer Blau-Weiß-Brauerei AG, die sich gezielt mit der Entwicklung und dem Marketing eines neuen alkoholfreien Autofahrerbiers befassen soll. Und Avanti Chocolata Köln und Blau-Weiß-Motoren München werden von den beiden Erstplatzierten mit jeweils 12,5% am Reinerlös ihrer Einnahmen aus dem Eurovisionspokal der europäischen Aufsteiger beteiligt. Absolute Geheimhaltung, meine Herren, versteht sich doch wohl von selbst. Das ist klar. Und die Spieler, meine Herren, die Spieler sind energisch zu vergattern, ist das klar? Ja, selbstverständlich. Wir wären zufrieden. Gut, also dann gehen wir doch gleich zum nächsten Punkt über, wenn wir das Marketing... Zusätzlich zur Uwe-Thematik sollte in der vorgeschlagenen Einschaltkampagne der römische Imperator im Fernsehfußballzuschauer angesprochen werden, der mit dem Druck seines Daumens darüber entscheidet, welche Gladiatorentruppe aufsteigt und welche nicht. Eine bereits vor 2 Jahren im Auftrag eines anderen Clubs von uns durchgeführte Repräsentativbefragung hat gezeigt, dass die durch den Modus der Tabellenschreibung gegebene Möglichkeit der Mitbestimmung über Aufstieg und Abstieg für das Gros der Fernsehfußballverbraucher einen der stärksten Motivkomplexe darstellt, um das große Spiel, in dem so vieles von Machern gemanagt wird, weiterhin mitzuspielen. Diesen Sachverhalt sollte der HFC Powerplay Hamburg sich zunutze machen. Was sich anbietet, ist eine Ergänzungskampagne, die den Zuschauer ganz gezielt Machterlebnisse erfahren lässt. Denkbar wären beispielsweise TV-Spots und Anzeigen, in denen eine kleine Abbildung der Mannschaft und des Produktionsteams dominiert wird von einem überdimensionierten Daumen auf einem Einschaltknopf. Slogan: Wir sind klein und schwach. Groß machen uns erst unsere Fans. Mehr als 2 Millionen. Jede Woche. Eine solche Argumentation ist geeignet, denjenigen, die schon HFC Powerplay-Fans sind, ein gesteigertes Selbstwertgefühl zu vermitteln, das sich gleichzeitig allen anderen Zuschauern als zusätzlicher Einschaltanreiz darstellt. Darüber hinaus wäre zu überlegen, ob nicht ein Powerplay-Fan-Panel gebildet werden sollte, dem Mitspracherecht an der Mannschaftsaufstellung eingeräumt wird. Nach außen hin sollte die Machtfülle dieses Panels... PR-Argumentation, wer die Mannschaft aufstellt, ist Boss. Das war schon immer so im Fußball. Bei uns ist der Fan Boss. So groß dargestellt werden wie nur möglich. Während faktisch natürlich darauf zu achten ist, dass die Notenbewertung der einzelnen Spieler durch das Panel keine weitergehende Funktion erfüllt als die einer unverbindlichen Orientierungshilfe. Wir sind sicher, dass eine solche echte Beteiligung der Zuschauer am Entscheidungsprozess... Ist es doch der älteste Traum des Fans, dem Trainer in die Mannschaftsaufstellung hineinzureden... ...sich außerordentlich positiv auswirken würde auf die Einschaltquotenentwicklung. Guten Abend, meine Damen und Herren. 22 Uhr. Genau in diesem Augenblick geht in der zweiten Fernsehliga mit dem Abpfiff der letzten 4 Begegnungen die 11. Fernsehfußballsaison zu Ende. In den nächsten beiden Stunden fällt mit der elektronischen Auszählung der Einschaltquoten die Entscheidung über Aufstieg und Abstieg. Um Ihnen die lange Wartezeit bis Mitternacht ein wenig zu verkürzen, laden wir Sie ein zu einer großen Party mit prominenten Gästen ins aktuelle Sportstudio des zweiten deutschen Fernsehens. Zu ihrer Unterhaltung spielen das Showorchester Chris McConran und Klaus Doldingers European Big Band. Zwischendurch werden wir Sie ständig über den letzten Stand der Auszählung informieren, mit Teilergebnissen, Hochrechnungen und Interviews. Guten Abend, liebe Fußballfreunde. Nie zuvor in 10 Jahren Fernsehliga war es bis zum Schluss so spannend wie in diesem Jahr. Nie zuvor lag die Spitzengruppe bis zum letzten Spieltag so eng beieinander. Deshalb haben wir Frau Professor Nölle-Neumann vom Allensbacher Institut für Demoskopie gebeten, im Auftrag des ZDF eine repräsentative Umfrage durchzuführen. Die Frage lautete: Welche beiden Clubs möchten Sie in die erste Fernsehliga aufsteigen sehen? Frau Nölle-Neumann, sind Sie bereit, das Geheimnis, das in dem weißen Umschlag steckt, den Sie in Ihren Händen halten, zu lüften? Aber sicher doch. Dazu bin ich ja hergekommen. 30,3% möchten Avanti Chocolata Köln aufsteigen sehen. 29,4% den HFC Powerplay Hamburg. 27,8% Blau-Weiß-Motoren München. Und 26,5% die 11. Freiheitsbrauerei Berlin. Ich danke Ihnen, Frau Nölle-Neumann. Damit hat Allensbach die Avanti Kölner und die Powerplay Boys aus Hamburg als Aufsteiger ermittelt, meine Damen und Herren. Die gleiche Voraussage, der eine oder andere von Ihnen wird sich noch daran erinnern, hatte zu Beginn der Spielzeit schon der Hellseher Hanussen 3 abgegeben. Doch das nur am Rande. Ich glaube, für uns wird es jetzt Zeit für die erste Umschaltung in unser Sonderstudio Frankfurt. Dort sitzt Professor Wilden im Infratestrechenzentrum, direkt an der Quelle also. Und vielleicht kann er uns schon eine erste Hochrechnung geben. Frankfurt, bitte melden. Nun, für eine Hochrechnung ist es noch zu früh. Ich möchte aber die Zeit nutzen, liebe Zuschauer, um Ihnen einen Überblick zu geben über die Methode der elektronischen Auszählung der Einschaltquoten. In jedem Bundesland und in West-Berlin sind in die Geräte von je 2000 repräsentativen Fernsehteilnehmern elektronische Messanlagen eingebaut, die genau aufzeichnen, wie viele Geräte wie lange auf welchem Kanal geschaltet sind. Bei normalem Ablauf... Verzeihung, Professor Wilden, ich muss unterbrechen. Es ist uns gerade gelungen, den ersten prominenten Gast vor die Kamera zu bekommen, Altbundestrainer Helmut Schön. Herr Schön, Sie haben die Voraussage von Frau Nölle-Neumann gehört. Was sagen Sie dazu? Dass sie die Hamburger vorn sieht, verwundert mich nicht. Aber Köln? Köln, das ist schon eine Überraschung. Was meinen Sie, was da für Gründe im Spiel sein mögen? Ich könnte mir denken, dass die Gelbsucht-Epidemie, die seit 4 Wochen im Kölner Lager grassiert, bei den Fernsehfußballfreunden vielleicht so eine Art Sympathie mit dem Pechvogel ausgelöst hat. Das wäre allerdings eine Erklärung. Hätten davon aber nicht auch die jetzt so sehr vom Verletzungspech verfolgten Blau-Weiß-Allstars aus München profitieren müssen? Nun, Verletzungen sind Verletzungen, das kennt man im Fußball. Aber so ein Virus, das ist schon eine heimtückische Sache. Ich glaube... Hier Frankfurt, hier Frankfurt. Wir haben das erste Teilergebnis vorliegen. Danach hat die Freiheitsbrauerei heute im heimischen Einschaltbereich die Rekordquote von 16,1% erzielt. Avanti Chocolata kam in Berlin auf 8,8%, Blau-Weiß auf 7,8% und der HFC Powerplay Hamburg auf 11,2%. Liebe Fußballfreunde, diese Prozentwerte wollen wir hier auf dieser Tabellenwand gleich in absolute Zahlen umrechnen. Dazu hier links erst einmal der Tabellenstand vom letzten Freitag. Auf Platz 1 die Hamburger, gefolgt von den Berlinern, den Kölnern und den Münchnern. 11,2% von insgesamt 653.228 in Berlin gemeldeten Geräten macht für den Tabellenführer genau 58.323. Das bringt den HFC Powerplay Hamburg auf insgesamt 62.733.456 Einschaltungen. Die Berliner kommen mit ihren 16,1% auf 62.482.113. Die Kölner auf 61.671.577 und die Münchner, die in den letzten drei Wochen doch etwas an Boden verloren haben, auf 60.809.284 eingeschaltete Geräte. Damit gleich zurück nach Frankfurt, wo Professor Wilden sich gerade wieder meldet. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, ich kann Ihnen jetzt die erste Hochrechnung präsentieren. Danach dürften der HFC Powerplay Hamburg und die Freiheitsbrauerei Berlin am heutigen letzten Spieltag beide eine Gesamtquote von je etwa 13-14% erreichen. Die Kölner und die Münchner dagegen nur etwa 11-12%. Das hieße, beide Bierbrauerteams steigen auf in die erste Liga. Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück? Es gibt Indizien dafür, dass es den Berlinern und den Hamburgern in stärkerem Maße als ihren beiden Konkurrenten gelungen ist, die Bedürfnisstruktur, die Seherwartungen der neuen Mittelschicht in den großstädtischen Ballungsgebieten anzusprechen. Und diese neue Klasse, die vom qualifizierten technischen oder kaufmännischen Angestellten über den dynamischen Freiberufler bis ins Upper Middle Management und in die gehobene Beamtenschaft reicht, stellt ja heute bekanntlich das größte Einschaltreservoir. Schönen Dank, Professor Wilden. Ganz speziell zu diesem Thema haben wir uns einen Fachmann ins Studio geholt. Bert Bachauer, Sie sind Professor für Sozialwissenschaften an der Universität München und haben ein Buch geschrieben, das vor wenigen Wochen erschienen ist, zur Soziologie des Fernsehfußballzuschauers. Ja, in dieser Arbeit konnte ich eine Vielzahl kohärenter Fakten versammeln, die das, was Professor Wilden eben sagte, verifizieren. Während früher in der Zeit zwischen den Weltkriegen und auch in den 50er und frühen 60er Jahren noch das klassische Proletariat die Fußballzuschauer stellte, so ist es heute mehr und mehr der Mittelstand, der mit dem Druck auf den Einschaltknopf die vergebliche Flucht aus seiner immer unerträglicher werdenden Situation antritt. Das ist eine in sich völlig folgerichtige Entwicklung. Zunehmende Proletarisierung auch einstmals freier oder gehobener Berufe produziert einen Aggressionsstau, der sich in der Freizeit ein Ventil sucht und es im TV-Fußball als Vehikel intensiver Triebabfuhr findet. Soweit das Interview mit Bert Bachauer, liebe Fußballfreunde. Drüben im zentralen Sendesaal haben wir jetzt das große Vergnügen, einen ganz besonders lieben und willkommenen Gast begrüßen zu dürfen. Mireille Mathieu. Sie singt für uns meinen letzten Tanz, Tanz ich mit dir. Mireille Mathieu. Meinen letzten Tanz, tanz ich mit dir. Hier Frankfurt mit dem offiziellen Endergebnis. Meine Damen und Herren, Die Aufsteiger in die erste Fernsehliga heißen HFC Powerplay Hamburg und Freiheitsbrauerei Berlin. Sie erzielten 3.321.758 respektive 3.272.654 Einschaltungen. Damit konnten die Hamburger die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Blau-Weiß Motoren München gelang es noch, sich auf den dritten Rang vorzuschieben, sodass die Kölner sich mit dem vierten Platz begnügen müssen. Herzlichen Dank, Professor Wilm. Liebe Zuschauer, wir haben die Regisseure der beiden Aufsteiger hier im Studio und wollen Ihnen gleich ein paar Fragen stellen. Mike Meissner, herzlichen Glückwunsch. Was sagen Sie zu Ihrem großen Erfolg? Tja, also ich glaube, wir und die Berliner waren die Einzigen, die dem Fernsehfußballverbraucher etwas geboten haben, was es bisher in der zweiten deutschen TV-Liga noch nicht gegeben hat. Eben mehr als nur Fußball. Peter Maraschke, herzliche Glückwünsche auch an Sie. Können Sie uns einen ersten kurzen Kommentar aus Berliner Sicht geben? Wir haben den Zuschauern Action geboten und das haben sie uns honoriert. Und darüber bin ich sehr glücklich. In der ersten Liga werden wir so weitermachen. Unser Ziel lautet, Fünfter werden und am UEFA-Pokal teilnehmen. Liebe Fußballfreunde, wir warten noch auf mehrere Spieler, auf die Trainer und die Dramaturgen der beiden Aufsteiger. Und vor allem auf zwei Männer, die beide Uwe Seeler heißen und die im Moment auf dem Weg sind, hierher ins Studio. Bis dahin, liebe Zuschauer, zeigen wir Ihnen noch einige Höhepunkte der Powerplay-Freiheitsbrauerei-Show vom Februar. Der synthetische Seeler. Eine Fußballshow von Alfred Behrens. Die Sprecher waren Breck Demmerers, Wolf Harnisch, Peter Heusch, Jörg Kube, Helmut Lange, Karl Liefen, Felix von Manteuffel, Robert Michal, Eva Maria Miener, Peter Radenkovic, Hans-Joachim Rauschenbach, Hartmut Reck, Jürgen Scheller, Heiner Schmidt, Michael Schwarzmeier, Willi Semmelrogge, Annemarie Sprotte-Kramer, Eberhard Staniek, Erika von Tellmann, Günter Wölbert und andere. Ton Heinz Sommerfeld. Schnitt Irene Thielmann. Aufnahmeleitung Hans Eichleiter. Regie Alfred Behrens. Zur Einleitung unserer Marketingüberlegungen für den in die erste Fernsehliga aufgestiegenen HFC Powerplay Hamburg ein Wort zu den Spielern. Ausgelöst sowohl durch die Spielerstreiks in England als auch durch einen kürzlich veröffentlichten Bericht des Instituts für Arbeitsmedizin an der Universität Bielefeld, wo ein interdisziplinär organisiertes Team von Wissenschaftlern sich mit Berufskrankheiten von Fußballprofis beschäftigt hat. Wie die Mediziner, Psychologen und Psychotherapeuten aus Bielefeld erforscht haben, leiden viele Spieler an psychischen Störungen, für die die Wissenschaftler die stark entfremdete Arbeit unter den industriellen, fließbandähnlichen Produktionsbedingungen verantwortlich machen zu können glauben. Das Team schlägt vor, die schon traditionelle Psychopharmaka-Behandlung endlich zu ersetzen durch eine gezielte analytische Auflösung der Beschwerden der Profis mithilfe planvoller mittel- und langfristiger Einzel- und Gruppentherapie. Über diese Empfehlung hinausgehend möchten wir dem HFC Powerplay zusätzlich vorschlagen, für seine Spieler nach getaner Arbeit, zum Beispiel während der Ausstrahlung des fertigen Produkts, das den Akteuren ja von der Abnahme am Freitagnachmittag her bekannt ist, therapeutische Live-Spiele zu arrangieren. Damit könnte der Entfremdung durch die Aufsplittung der Spielarbeit in einzelne kurze Aufnahmetakes sicherlich erfolgreich begegnet werden. Wieder in die Lage versetzt, in ihrer Freizeit das alte, freie Spiel zu spielen, unabhängig von Leistungsdruck und ökonomischen Zwängen, dürften die Profis sich gegenüber psychischen Erkrankungen und politischen Verführern wesentlich resistenter zeigen. Sie hörten die Ursendung, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk.